Persisch? Persisch? Was will ich mehr? Er ist er, war es. Wer? Mein Bruder, ganz gewiss, mein Asad, ganz gewiss. Nun, wenn du selbst darauf verfällst, nimm die Versicherung hier in diesem Buche. Ihm das Brevier überreichend. Oh, seine Hand, auch die erkenne ich wieder. Noch wissen sie von nichts, noch steht's bei dir allein, was sie davon erfahren sollen. Ich meines Bruders Kinder nicht erkennen? Ich meine Neffen, meine Kinder nicht, sie nicht erkennen, ich sie dir wohl lassen. Sie sind beide meines, deines Bruders Kinder. Er rennt in ihre Umarmungen. Sieht er ihm folgend. Was höre ich? Kann's auch anders sein? Saladin zum Tempelherrn. Nun musst du doch wohl, Trotzkopf, musst mich lieben. Zu Rächer? Nun bin ich doch, wozu ich mich erbot. Magst wollen oder nicht? Ich auch. Saladin zum Tempelherrn zurück. Mein Sohn, mein Asad, meines Asads Sohn. Der Tempelherr ihm zu Füßen fallend. Ich, deines Bluts. So waren jene Träume, womit man meine Kindheit wiegte, doch mehr als Träume. Seht den Bösewicht! Er wusste was davon und konnte mich zu seinem Mörder machen wollen. Wart! Unter stummer Wiederholung allerseitiger Umarmungen fällt der Vorhang.